Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Ostsee-Tagung tadelt restriktive Urheberrechtsdurchsetzung. Eine Mehrheit europäischer Regierungsvertreter hat auf der Ostsee-Tagung in Wien festgestellt, dass das französische Three-Strikes-Modell Hadopi nicht nur eine Kultur der Überwachung schafft, sondern ein unrentables und unverhältnismäßiges Werkzeug darstellt. In Deutschland fordern der Bundesverband der Musikindustrie und der Börsenverein des Buchhandels vehement die Einführung eines Stufenwarnmodells, wie in Frankreich. Während Kulturstaatsminister Neumann im Schulterschluss mit der Musikverwerterlobby am liebsten den digitalen Stacheldrahtzaun um Deutschland ziehen würde, um veraltete Geschäftsmodelle zu betonieren, wächst im Rest von Europa langsam das Bewusstsein für die dringende Kompatibilisierung des Urheberrechts mit dem Internet, kommentiert der bayerische Listenkandidat für die Bundestagswahl und Urheberrechtsbeauftragte Bruno Kramm. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.